Zu meiner Person zu sagen, was soll ich sagen? Ich bin Prediger gewesen für einige Jahre in verschiedenen Städten Ostdeutschlands, Leipzig, Cottbus, Güstrow bei Rostock und dann nach Friedensau gekommen, dort schon sehr lange jetzt und unterrichte dort Neues Testament. Also all das, was mit dem Neuen Testament zu tun hat, von Einleitungsfragen über Exegesen bis zur Theologie des Neuen Testaments und allem, was da drumherum hängt, die Geschichte und die Zeiten damals und so etwas. Mein Anliegen ist, ich habe auch viele Jahre Homiletik unterrichtet, also Predigtlehre, mein Anliegen ist, dass die jungen Leute aus dem Studium des Textes entdecken, was in diesem Wort Gottes drin ist und daraus dann ein Wort für die Gegenwart wird. Und ich hoffe, dass ich das euch auch heute hier ein wenig zeigen kann. Für mich selber möchte ich noch erwähnen, dass ich verheiratet bin, dass wir 5 Kinder haben, die alle schon erwachsen sind. 4 Enkelkinder habe ich auch schon und bin stolz drauf. Meine Predigt heute habe ich überschrieben: Revolution mit einem Lächeln von der sanften Kraft des Glaubens. Und ich möchte euch einladen, dass wir den Text dazu lesen aus Matthäus 15, die Verse 21 bis 28. Wir werden einfach diesen Text uns detailliert anschauen. Matthäus 15, 21 bis 28. Und Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Jesus sagt hier zu dieser Frau: Dein Glaube ist groß. Diese Frau hat durch ihren Glauben alle Widerstände überwunden, die der Hilfe ihrer Tochter im Wege standen. Und Jesus kann einfach nur staunen. Dein Glaube ist groß. Wie konnte sie das schaffen, all diese Widerstände zu überwinden? Wir lernen also hier etwas über den Glauben. Und ich denke, jeder von uns würde sich auch freuen, wenn Jesus zu uns sagen würde: Dein Glaube ist groß. Was macht Glaube mit den Menschen? Was macht Glaube mit uns? Luther sagt das so: Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. Und solche Zuversicht und Erkenntnis göttlicher Gnade macht fröhlich, trotzig und lustig gegen Gott und alle Kreaturen. Das wirkt der Heilige Geist im Glauben. Trotzig gegen Gott und alle Kreaturen. Das heißt doch, Glaube lässt uns eben nicht einlenken, nicht einverstanden sein, auch dagegen reden. Und wie sieht das nun aus? Und das schauen wir uns in dieser Begebenheit an. Ich habe drei Widerstände gefunden in diesem Bericht, die Frau überwindet. Da ist zunächst ein gesellschaftlicher Widerstand, dann ein kirchlicher und schließlich auch ein göttlicher. Also zuerst der gesellschaftliche Widerstand. Wie hätte wohl damals eine Frau gehandelt, die der Glaube nicht verwegen, trotzig und fröhlich gemacht hat? Na, sehr einfach. Sie hätte den Mund gehalten. Frauen müssen sowieso den Mund halten. Und dass eine Frau einen fremden Mann anspricht, das schickt sich einfach nicht. In der Bibel wird von einer anderen Heilung suchenden Frau erzählt. Und sie wagt nicht, Jesus anzusprechen, sondern sie versucht nur im Gedränge von hinten den Mantel Jesu zu berühren. Und als sie erwischt wird, zittert sie vor Angst. So war das damals. Aber diese Frau hier hat der Glaube mutig gemacht. Und sie hat sich eben nicht damit abgefunden, was sonst üblich ist. Sie denkt, warum soll ich mein Anliegen Jesus nicht vortragen dürfen? Und warum sollen nicht Frauen auch eine Stimme haben? Eine kanaanäische Frau kommt und schreit Jesus hinterher, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Wir leben ja heute in einer besseren Zeit. Heute haben Frauen durchaus was zu sagen. Das ist ja auch gut so. Aber es gibt ja auch heute Leute, die in der Gesellschaft keine Stimme haben. Und manchmal gehören wir auch ein bisschen dazu. Dann denken wir vielleicht, ja, wer hört schon auf mich? Was kann man schon machen? Es hat ja doch alles keinen Zweck. Und die machen ja doch, was sie wollen. Und wir können nicht reinreden. Und es ist der Glaube, der diese kanaanäische Frau befreit, ihre Stimme zu erheben. So jedenfalls beantwortet das Jesus. Wir müssen uns vorstellen, was das für sie damals bedeutet hat. Die Bibel erzählt uns ja, dass Jesus sich in die Gegend von Tyros und Sidon zurückzog. Das sind also die Dörfer im Umfeld dieser großen Hafenstadt Tyros. Die Dörfer wurden von den Städten beherrscht. Und dieses Gebiet grenzte an Galiläa. Die Bewohner dieser Dörfer waren zum Teil Juden, zum Teil Phönizier. Und das Zusammenleben war überhaupt nicht einfach. Jede Volksgruppe verachtete die andere. Jeder hielt sich für etwas Besseres. Die Frau wird hier eine Kanaanäerin genannt. Aus der Perspektive der Juden gehörte sie also zu den Heiden, zu den Götzendienern, die Gott damals, als Israel das Land einnahm, ausrotten wollte. Zu diesen Völkern gehörte sie. Und aus der Perspektive der Kanaanäer waren die Juden die Erzfeinde, die ihnen das Land weggenommen haben. Also uralte Vorurteile standen zwischen diesen beiden Volksgruppen. Und die lebten nun in diesem Grenzgebiet nahe beieinander, manchmal sogar in einem Dorf miteinander. Als Jesus mit seinen Jüngern durch dieses Dorf zog, da muss es ein wenig gewesen sein, wie in Nordirland in friedlichen Tagen. Die Leute standen grimmig hinter ihren Fenstern, wenn die andere Partei vorüberzog. Was werden sie wohl gedacht haben, als eine Frau aus ihrem Lager hinausläuft zu diesen Juden? Bei Markus steht noch etwas genauer, es ist eine Griechin, eine Syrophönizierin von Geburt. Das heißt, sie war zwar eine Phönizierin, aber griechisch gebildet. Bildung, das war damals etwas für die Reichen, für die Leute aus der Stadt. Und was geschieht, wenn es so eine aufs Land verschlägt? Die Stadtbewohner beuteten die Landbewohner aus. Tyros saugte also die Bauern aus, um das Überleben dieser großen Stadt zu sichern. Und dann kommt so eine aus der Stadt aufs Land und noch dazu eine Gebildete. Das kam unter den Bauern bestimmt nicht gut an. Überhaupt, Frau und Bildung. Merkt ihr, diese Frau ist völlig im falschen Lager. Und als sie zu Jesus und zu seinen Jüngern geht, noch einmal im falschen Lager. Als Frau unter Männern, als Kananäerin zwischen den Juden und als Gebildete im falschen sozialen Stand. Überlegt euch, wie viele Grenzen hat sie überschritten? Wenn die Leute aus ihrem Volk gemerkt haben, dass sie da zu den Juden gehen will, zu Jesus, dann haben sie bestimmt gesagt, das kannst du doch nicht machen. Er ist ein Jude. Aber sie setzt sich über solche Vorurteile hinweg. Sie macht sich unter ihresgleichen unmöglich. Und sie setzt sich auch über die Stimme in sich selbst hinweg. Das kannst du doch nicht machen. Er ist ein Mann und er ist nicht aus unserem Volk und er gehört nach Galiläa, jenseits der Grenze. Das kannst du doch nicht machen. Habt ihr das auch schon mal gefragt? Oder habt ihr es von anderen gesagt bekommen? Das sind die anderen. Das sind die Ungläubigen. Das sind die anderen, die nicht zu uns gehören. Neulich erzählte in einer Bibelschulgruppe jemand, dass er eingeladen gewesen ist zu einer Familienfeier bei Bekannten und dass mit dieser Familienfeier auch der Gang zur katholischen Messe verbunden war. Die Freunde waren Katholiken. Und dann so ganz nebenbei erwähnte er, wie er mit seiner Frau überlegt hat, ob er da auch hingehen soll, wo doch der falsche Gottesdienst gefeiert wird, das Messopfer zelebriert wird. Da ist es wieder, diese Grenze, das kannst du doch nicht machen. Da tritt man doch auf die falsche Seite. Und das ist der Glaube, der sich über solche Vorurteile hinwegsetzt, der dazu befreit, Grenzen zu überschreiten. Die Frau sagt zu Jesus, ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und in unseren Ohren heute klingt das so wie etwas Religiöses, wie ein Glaubensbekenntnis. Aber damals war das eine politische Stellungnahme. Du Sohn Davids, das ist der Titel des zukünftigen Königs der Juden. Und wenn sie diesen Galiläer, diesen Jesus so anredet und noch dazu mit dem Titel Herr, das ist der Titel, mit dem sich damals Könige und Kaiser anreden ließen, dann hat das doch eine ganz besondere Brisanz. Das ist eine politische Stellungnahme. Die Frau bezieht politisch Position gegen die sozialen und gegen die politischen Verhältnisse. Und das ist gefährlich. Das wagt sie im Glauben. Ich musste dran denken, damals als in der Ukraine der Umbruch war, da hatte die, so habe ich gehört, die Gemeinschaft, die Leitung der den Gemeindegliedern verboten, sich politisch zu aktivieren. Sie haben offenbar Angst gehabt, ja, und sie haben sich eingerichtet mit der damals vorhandenen, ja, und heute auch nicht ganz abgeschafften Korruption. Und wie gut kann ich das verstehen? Hier in Deutschland waren wir als offizielle Adventgemeinde auch unter den Letzten, die sich gegen ungerechte Machthaber eingesetzt haben. In der Nazizeit, auch in der DDR-Zeit, auch in der Wendezeit. Es hat immer Einzelne gegeben. Aber hier, bei dieser heidnischen Frau, sagt Jesus, es ist der Glaube, der sie dazu treibt. Das ist nicht Glaube, wenn wir mit dem Strom der Gesellschaft mitschwingen. Wenn wir einfach so im Strom schwimmen wie alle anderen auch, das ist nicht Glaube. Wenn Nationalismus Mode war, dann sind wir eben nationalistisch. Und wenn überall Weltuntergangsstimmung ist, was verkündigen wir dann? Natürlich den Weltuntergang und die Wiederkunft Jesu. Und als in der vorigen Generation oder vor zwei Generationen es Mode war, alles ganz rationalistisch anzugehen, alles logisch zu erklären, dann herrschte die Logik auch bei uns. Und dann erklärten wir alles, auch so Unerklärliches wie das Opfer Jesu oder den Ursprung der Sünde. Und das, was man nicht erklären konnte, vielleicht die Trinität, das hielt man dann für katholisch oder teuflisch. Das ist der Rationalismus, der damals Mode war. Und wenn die Gesellschaft dieses Denken, dieses logische Denken satt hat und überhaupt die Belehrung und alles mehr auf Erfahrung setzt, und auf Erlebnisse. Was machen wir dann? Na, dann machen wir auf Erlebnis. machen auch erlebnisorientierte Gottesdienste. Und die Lehre ist uns nicht mehr wichtig. Und wenn sich die Gesellschaft immer weiter ausdifferenziert und jeden seiner Wege gehen lässt, dann kapitulieren wir auch vor den Unterschieden und machen eben für jeden was. Für jeden nach seiner Fassung. Einfach mit dem Strom der Zeit mitschwimmen, das ist nicht Glaube. Ein Glaube, so wie Jesus ihn bei dieser Frau lobt, der hat Kraft. Er hat auch Kraft, gesellschaftliche Grenzen zu überschreiten. Er hat den Mut, sich auf die andere Seite zu stellen. Zum Beispiel als alter Mensch auf die Seite der Jugend. Oder als junger Mensch auf die Seite der Alten. Oder als Einheimischer auf die Seite der Fremden. Oder umgekehrt. Oder als Akademiker auf die Seite der einfachen Leute. Glaube hat den Mut, anders zu sein als die Gesellschaft. Und auch den Mut, den Mund aufzumachen. Und Jesus antwortete ihr, so steht im Text, kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen, schick sie weg, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Oft denken die Leute, in der Gesellschaft herrscht ganz viel Ungerechtigkeit, aber in der Kirche ist es besser. Die Unterdrückten suchen Halt in der Kirche. Und was erleben sie da? Die Jünger intervenieren bei Jesus und sagen, lass sie gehen. Das bedeutet entweder, schick sie fort, oder man kann auch so deuten, mach irgendetwas, damit wir sie loswerden. Die Jünger stehen hier für die Autoritäten in der Kirche. Und das ist doch typisch Kirche. Das oberste Gebot ist Ruhe. Gemeindeglieder, auch Prediger, können glauben und sagen, was sie wollen. Und niemand wird sie behelligen. Sobald es aber Unruhe gibt, dann hat man ein Problem mit der Kirchenleitung. Ich habe das erlebt, so ist das. Was ist da aus uns als Gemeinde geworden? Lassen wir eigentlich alles mit uns machen? Sind wir so harmoniebedürftig, so auf Frieden bedacht, dass wir keinen Widerspruch riskieren? Wir stimmen dem zu, was gesagt wird, was uns vorgelegt wird. Ich habe mich schon manchmal gefragt, wie kommt das eigentlich, dass bei Abstimmungen in den Ausschüssen die Mehrheiten meist so eindeutig sind? Haben wir wirklich so viel mehr Einigkeit unter uns? Wenn wir die hätten, warum treibt es uns dann auseinander? In Liberale und Konservative und Alte und Junge und was weiß ich alles. Warum ist dann bei Abstimmungen diese Spannung nicht zu merken? Ich denke, wir verwechseln da manchmal Frömmigkeit mit Gehorsam gegenüber den Autoritäten. Oder wir verwechseln Frieden mit Ruhe. Überhaupt Autoritäten. Nicht selten erlebe ich es, dass Gemeindeglieder es gut finden, wenn sie in der Predigt richtig klein gemacht werden. Sie lieben Autoritäten. Wenn ihnen ihre Sünden vorgehalten werden und wenn sie gesagt bekommen, was sie besser machen müssen, um in den Himmel zu kommen, dann war die Predigt gut. Wenn sie dagegen hören, dass ihnen der Himmel längst offen steht, dann werden sie misstrauisch. Ist das noch die richtige Botschaft? Ist das nicht irgendwie verdreht? Sich fromm und richtig zu fühlen, wenn die Angstschauer den Rücken herunterlaufen? Sich unwohl fühlen, wenn Gottes Gnade groß wird? Was ist da aus uns gemacht worden? Wir hatten in Friedensau einmal eine Ringvorlesung, also eine Vorlesungsreihe mit lauter Gästen zum Thema Islam. Und da war ein deutscher Moslem da und hat ein Referat gehalten. und im Gespräch hinterher hatte geäußert, was ihn veranlasst hat, zum Islam überzutreten. Das Christentum, so sagt er, macht die Menschen klein. Ständig wird ihnen dieser leidende, dieser unterlegene Jesus als Vorbild hingestellt. Demut, so als Unterwürfigkeit verstanden, wird als höchste Tugend gepriesen. Übrigens, das hat schon Kant am Christentum kritisiert. Was für ein Bild vom Glauben ist das eigentlich? Hier in diesem Text wird der Glaube einer Frau gelobt, der ganz anders ist. Diese Frau glaubt nicht nur gegen die Widrigkeiten der Welt, sondern auch gegen die der Kirche. Sie lässt sich eben nicht abfertigen von Jesu Aposteln. Aber wie macht sie das? Nicht durch einen Kampf, nicht durch Gewalt. Sie lässt die Jünger einfach links liegen. Sie ignoriert sie. Sie hält den Dienstweg nicht ein. Der Glaube, der macht verwegen, der macht trotzig, aber der macht auch lustig. Das hat mich übrigens an die Protestmärsche 1989 in Magdeburg erinnert. Die Menschen haben nicht geschrien. Sie haben auch keine Gewalt eingesetzt gegen die Vertreter der Macht. Als eine Gruppe von Stasi-Leuten eine Kundgebung stören sollten, da hat die Menge einfach gelacht. Sie haben die Leute ausgelacht dort auf dem Platz vor dem Magdeburger Rathaus. Wer könnte so etwas besser als jemand, der glaubt? Nachdem die Frau an den Jüngern vorbei ist, kommt es für sie noch schlimmer. Das ist der dritte Widerstand, den sie überwinden muss. Sie findet sich unterdrückt von Gott. Jesus lehnt sie ab. Erst schweigt er, dann erklärt er sich für nicht zuständig. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und dann stößt er sie zurück, indem er sie mit einem Hund vergleicht. Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Die Frau fragt sich, warum schweigt er? Ist das alles nicht wahr, was ich von ihm gehört habe? Kann er nicht helfen? Oder will er nicht? Oder stellt er mich auf die Probe? Und sie wusste einfach nicht, was sie davon halten soll. Ich weiß es auch nicht. Und geht es uns nicht manchmal so, wenn wir beten und nichts passiert? Viele Erklärungen sind versucht worden. War Jesus vielleicht gefangen in den damaligen üblichen Vorurteilen gegen Frauen und Ausländer? Musste er es erst lernen, die Heiden einzubeziehen in das Heil? Aber da kommt uns ganz schnell der Gedanke, das kann doch nicht sein, dass Jesus vielleicht da etwas noch lernen musste und vielleicht ein falsches Vorurteil hatte. Und indem wir so denken, eilen wir ganz schnell Jesus und Gott zu Hilfe, damit wir nicht so schlecht über ihn denken müssen. Wir eilen Gott zu Hilfe, auch merkwürdig. Das Brot vor die Hunde werfen, da wird darauf hingewiesen, dass Jesus hier nicht das Wort für den Straßenköter verwendet, sondern das Wort für einen Haushund. Aber ist das eigentlich weniger diskriminierend? Oder wollte Jesus die Frau auf die Probe stellen? Luther spricht von dem tiefen, heimlichen Ja unter und über dem Nein. Dann wäre sein Wort und sein Verhalten so etwas wie eine pädagogische Lüge gewesen. Schon die Kirchenväter haben darüber diskutiert, ob so etwas erlaubt sei. Aber der Text sagt uns ja überhaupt nicht, was in Jesus vor sich ging. Oder war Jesus zuerst und zunächst für die Juden gekommen und die Zeit für die Heiden war einfach noch nicht reif? dann war die Frau zu früh. Dann war sie sozusagen ihrer Zeit voraus. Und das ist ja meistens so, dass diejenigen, die ihrer Zeit voraus sind, abgelehnt werden. Ich weiß nicht, was hinter diesem Wort Jesu steckt. Wie hätte denn eine fromme Frau reagieren sollen? Vielleicht so, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Nicht mein Wille geschehe. Gott macht keine Fehler. Wäre das richtig gewesen? Wenn Jesus sagt, dass man den Kindern das Brot nicht wegnehmen soll, um es den Haushunden zu geben, dann steht dahinter die damals übliche Vorstellung, dass es von allem zu wenig gibt. Was einer bekommt, fehlt dem anderen. So dachte man damals. Und auch Gottes Möglichkeiten sind begrenzt. Was er dem einen gibt, fehlt dem anderen. Auch denken wir ja heute manchmal, Gott kann nicht. Gott kann nicht helfen. Er kann es nicht, wenn wir nicht bereit sind oder wenn wir nicht glauben oder wenn wir nicht gehorsam sind oder wenn die Zeit noch nicht gekommen ist. Gott kann nicht. Jesus kann jetzt nicht helfen. Das leuchtete damals sofort allen ein. Und uns vielleicht leuchtet es auch manchmal ein, wenn uns gesagt wird, Gott kann dir nicht helfen, wenn du nicht. Aber die Frau denkt anders. Wieso kann er nicht? Er ist doch Gott. Er hat doch von allem über genug. Er muss doch gar nicht so knauserig sein. Sie sagt, ja Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Seht, das ist Glaube. Diese Frau denkt eigenständig. Sie denkt unkonventionell. Sie fragt, stimmt das, was er hier gesagt hat? Ihr Glaube lehrt sie, kritisch zu denken und sogar kritisch dem gegenüber, was Jesus sagt. Und Jesus bewundert sie dafür. Es kommt auf diesen Glauben an, der Widerspruch riskiert und dann gewinnt. Ihr Glaube lehrt sie nicht nur zu denken, sondern auch zu reden. Glaube macht nicht stumm, nicht unterwürfig. Sie protestiert. Aber ihr Protest ist nicht laut oder ohnmächtig. Sie schreit nicht, sie rastet nicht aus, sondern das ist Widerstand mit Freundlichkeit. Du meinst doch nicht im Ernst, was du jetzt gesagt hast. Und sie meint es auch nicht ernst, was sie sagt, wenn sie beginnt, ja, Herr. Dieses Ja ist keine Zustimmung, sondern ein lächelnder Protest. Wie schlagfertig ist das? Das Bild von den Hunden aufzugreifen und umzudrehen, das ist wie ein Konter beim Fußball. Einfach umdrehen die Sache und gewinnen. Sie fängt das Wort, das gegen sie geschleudert wird, auf und wirft es zurück. Und das alles mit einem Augenzwinkern. Revolution mit einem Lächeln. Niemand kann das besser als der, der glaubt. Was ist das eigentlich für ein Glaube? Was glaubt sie da, dass diese drei Widerstände, die gesellschaftlichen, die kirchlichen und auch die, die von Gott her gegen sie stehen, einfach überwindet? Was ist das für ein Glaube? Was glaubt sie? Ich habe drei Dinge, die ich euch nennen will, wo ich denke, dass sie das glaubt. Erstens glaubt sie, dass Gott unendlich reich ist. Er hat es nicht nötig zu knausern. Wenn er für die Juden gekommen ist, dann ist trotzdem genug für die Heiden da. Und wenn er die Adventisten erwählt, dann kann es auch noch genug Erwählung für andere geben. Und wenn er andere in der Welt gebrauchen kann, dann müssen wir keine Minderwertigkeitskomplexe haben. Konkurrenzdenken ist völlig unnötig. Und wenn er euch Fähigkeiten zum Dienst gibt, dann reicht es für mich auch noch. Und wenn jemand von euch keine so schöne Erfahrung erzählen kann, wie es andere erzählen können, dann nicht deswegen, weil Gott für euch nichts mehr übrig hat. Jesus bewundert den Glauben der Frau, weil sie glaubt, dass Gott in seiner Gnade unendlich reich ist. Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade, sagt Luther. Das Zweite, was diese Frau glaubt, sie ist überzeugt, dass man Gott nichts bieten muss, um wertvoll zu sein. Sie muss nicht die richtige Abstammung haben, also aus Israel stammen. Sie muss nicht zum starken Geschlecht gehören. Und sie muss auch nicht genügend Gehorsam und Demut aufweisen, um vor ihm bestehen zu können. Sie hat ihren Wert in ihrer Person, weil sie ein Mensch ist. Und ihre Tochter verdient Hilfe einfach auch nur deswegen, weil sie ein Mensch ist. Das ist genug, diese Würde als Mensch. Die kann ja auch niemand nehmen. Auch die Jünger nicht mit ihrer Autorität. Auch Jesus nicht mit seinem Schweigen. Und als Jesus sie als Hund bezeichnet, da steckt sie das Lächeln weg. So gewiss ist sie in ihrem Selbstwert, dass sie daraufhin nicht verletzt reagiert. Was für eine starke Frau. Mit erhobenem Kopf steht sie vor Jesus. Nein, auch vor Gott macht sie sich nicht kleiner, als sie ist. Im Glauben weiß sie, ich bin ein Mensch, unendlich wertvoll bei Gott. Und das gefällt Jesus. Das gefällt ihm auch bei uns. Denkt nicht, dass Gott die Kriecher mag, die eine Schleimspur von Demut hinter sich herziehen. Der Glaube macht trotzig und lustig gegen Gott und alle Kreaturen. Und noch etwas glaubt diese Frau. Gott ist einer, mit dem man reden kann. Er kann nicht nur befehlen, er kann auch hören. Viele Autoritäten in dieser Welt, die können nur befehlen. Die hören nicht hin, was das einfache Volk sagt, und die haben sowieso immer recht. Aber Jesus ist nicht so und Gott ist auch nicht so. Er ist zwar Gott, aber Jesus kommt als Gott zu uns auf gleiche Augenhöhe. Mit denen, die in Not sind. Mit den Frauen, mit den Ausländern, mit den kleinen Leuten. Auf gleiche Augenhöhe. Als die Heidin mit griechischer Bildung sich Jesus, dem Sohn Gottes, rhetorisch überlegen zeigt. Übrigens, das ist das einzige Streitgespräch in der Bibel, das Jesus verloren hat. Als die Heidin mit rhetorischer griechischer Bildung sich Jesus überlegen zeigt, da freut sich Jesus. Er hätte ja auch beleidigt sein können. Er hätte ja auch rechthaberisch sein können, jetzt aber gerade nicht. Oder er hätte auch Angst haben können, in den Augen seiner Jünger zu verlieren, wenn er sich einer Frau geschlagen gibt. Nein, er stimmt der Frau zu und bewundert ihre kluge Antwort. Im Markus-Evangelium wird das noch deutlicher formuliert. Da sagt Jesus, um dieses Wortes willen, geh hin. Also diese Antwort, dieses geniale Reagieren, das ist es, was Jesus so bewundert. Der Glaube macht die Frau fähig zu reden. Und er macht sie auch geschickt zu reden. Und wir dürfen auch reden. Denn wir wissen, Gott ist ein hörender Gott. Wo jemand gut hinhört, da lohnt es sich auch, gut zu reden. Weil ein Gott ein hörender und ein kommunikativer Gott ist. Deswegen kann man auch mutig und ja verwegen mit Gott reden. Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade, wie Luther das ausdrückt. Und solche Zuversicht und Erkenntnis göttlicher Gnade macht fröhlich, trotzig und lustig gegen Gott